Ich wünschte, ich wäre ein Politiker, ein wirklich feiner Schnicker. Nein, nie Finger schmutzig machen, immer im Dienste der Sache. Ich wünschte, ich wäre ein Politiker, ein wirklich feiner Schnicker. Im Fernsehen hätte ich das Sagen, stets eine Antwort auf Fragen. Auch im Nebenjob, da kenne ich keinen Stopp. Als Bankaufsichtsrat, ich verwalte den Etat. Für euch objektiv, für mich additiv. Mein Konto in der Schweiz ist nur ein kleiner Anreiz. Ich wünschte, ich wäre ein Politiker, ein wirklich feiner Schnicker. Treff auch viele Prominente, denn das wäre mein Ambiente. Ich wünschte, ich wäre ein Politiker, ein wirklich feiner Schnicker. Hab bald einen Ministerposten, dann flieg ich auf Staatskosten. Hier in Saus und Braus, dort noch ein Landhaus. Meinen Saumagen mag ich nach dem Abschlussvertrag. Im Osten wird's schön, im Westen bitteschön. Erzähl ich die Geschichte, alles wird gut aus meiner Sicht. Ich wünschte, ich wäre ein Politiker, ein wirklich feiner Schnicker. Ich wäre international, hier und da auch illegal. Ich wünschte, ich wäre ein Politiker, ein wirklich feiner Schnicker. Ja, Waffen wären mein Metier, kenne jeden Financier. Mein Geschäft läuft jetzt toll, die Taschen sind voll. Doch würde ich erhöhen, die Diäten bitteschön. Auch wenn das Volk mault, ich die Wähler vergrault. Ich wär längst in Pension mit reichlich Kompensation. Oh graus, es käm alles raus an einem Tage. Für den Fall des Falles bei der Niederlage setz ich mich in mein Flugzeug, ab geht's in die Höhe. Ohne Fallschirm hinausgebeugt, spring aus der Tür, adieu. Mit enormem Tempo geht's nach nirgendwo. Entgangen der Erklärungsnot, doch bald wär ich schon tot. Der Teufel begrüßt mich herzlich und wüst, ja in seinem Reich, da gefällt es mir gleich. Geschäftspartner braucht der Teufel doch auch, hier unten ist's gut. Zwischen all der Höllenbrut. Ich wünschte, ich wär ein Politiker, ein wirklich feiner Schnicker. Ich mach überall Karriere, fühlt mich wohl in jeder Sphäre. Ich wünschte, ich wär ein Politiker, ein wirklich feiner Schnicker. Ob Hölle oder auf Erden, mir macht's keine Beschwerden. Ob Hölle oder auf Erden, ein Politiker will ich werden.